Es ist ein Krieg der oberen Klasse gegen den Rest der Menschheit, um irgendwann ja was, um irgendwann einmal alles zu haben. Eine private Weltregierung, private Armeen, privates Gesundheitssystem, nur für sie, der Rest kann verrecken, und wahrscheinlich ein Heer von Drohnen und Robotern, die den Rest der Menschheit so einigermaßen in Schach halten und kontrollieren. Gangway Beats Berlin. Barcelona, willkommen, Alter. Hallo, hier ist wieder Niemandsland bei Contrabanda FM auf 91.4 FM. Wir senden jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Guten Morgen, Victoria, wie geht's dir denn? Guten Morgen, gut geht's mir, dankeschön. Danke für die Ansage. Gerne. Das war jetzt zum ersten Mal, dass deine Stimme zu Anfang erklingt. Ja. Schönes langes Wochenende haben die Leute hier in Barcelona und überhaupt in Spanien. Der Freitag ist ein Feiertag. El Día del Pilar, der Tag der Säule, die Säulenheilige. Mhm. Und dann direkt ein Samstag und ein Sonntag angeschlossen. Genau. Irgendwelche Pläne an diesem melancholischen, verregneten Tag? Ich habe keine besonderen Pläne. Wieder Besuch aus Deutschland. Genau, und jetzt wahrscheinlich heute Nachmittag so Museumsprogramm. Eigentlich bieten diese langen Wochenenden sich ja auch immer ganz schön an, wegzufahren. Ja. Aber dadurch, dass es jetzt so verregnet ist, haben wir das Ganze wieder ein bisschen umgeplant. Gut, ja, Barcelona hat natürlich zwei Seiten, wo man die Küste rauf und runter fahren kann und irgendwo interessante Orte entdecken, wo das Meer schön ist und wo man ein paar Tage verbringen kann. Gestern war ja der Tag auch der Hispanidad. Da feiert der Staat immer mit Pomp und Trompeten sich selbst eigentlich, die Hispanidad. Vergessen wir nicht, es geht um einen Kolonialkrieg, um die Eroberung Lateinamerikas. Und die Hispanidad ist eben auch das, das damals Kolumbus Amerika entdeckt hat, 1492. Und ab da war für die Eingeborenen, beziehungsweise für die Menschen, die diesen Kontinent bevölkerten, alles anders. Ob sie heute besser dastehen würden ohne die sogenannte Entdeckung, das lassen wir mal dahingestellt sein. Ja. Jedenfalls sind diese Sachen nun so, man muss natürlich kritisch daran erinnern, was vorgefallen ist, was geschehen ist. Und auch in einem Land im Moment, das sich in einer Dauerkrise befindet, in einer institutionalisierten Krise. Dieses Land hat eigentlich wenig Grund, seine Hispanität zu feiern, wenn es immer mehr Armut gibt, Leute auf den Straßen, die kein Dach mehr über den Kopf haben. Leute werden aus ihren Häusern geprügelt von der Polizei, weil sie ihre Hypothek nicht bezahlen können. Es sind Zustände, meine Damen und Herren, die gehen, wie man auf Deutsch so schön sagt, auf keine Kuhhaut. Wir werden im Laufe der Sendung auch über diese Dinge berichten. Dann gibt es etwas, Victoria, über die Frankfurter Buchmesse. Ja. Die läuft ja im Moment in Frankfurt, in Bankfurt. Und da werden wir auch ein paar Berichte geben, allgemein und auch vielleicht speziell. Ich habe auch ein Buch mitgebracht, das ich ein bisschen besprechen möchte. Das liegt hier schon auf dem Tisch. Niemandsland, Hörerinnen und Hörern, kein unbekannter Thomas Wieczorek, die rebellische Republik. Wir haben ja nun die verblödete Republik gehabt, die verkaufte Republik und jetzt gibt es die rebellische Republik. Jede Menge also, wofür es sich lohnt, Niemandsland zu hören und ja nicht abschalten, sondern auch die Musik genießen. Beginnen wir mit einem Lied der Berliner Rockgruppe Liebling. Es ist ein Lied von ihrer meines Wissens einzigen CD. Die heißt Nur nicht nach Haus, typisch Kreuzberg. Die Jungs und Mädels, die da nachts noch durch die Kneipen ziehen, die tun alles, um nur nicht nach Haus zu gehen. Es muss immer noch, gehen wir doch noch ins Jenseits, gehen wir doch noch ins Alibi, gehen wir doch noch dahin und dorthin. Irgendwann ist es morgen. Und irgendwann, wenn sie Pech haben, begegnet ihnen auch der Teufel. Jo. Musik. Fürsten sanft, es war Frieden und da schlief die Stadt. Doch wir Menschen hatten Frieden satt. Wir schrien Schlaf, des Nachts ein Kind, das Teufel vor der Türe sehen. Jetzt sind sie wieder, jetzt sind die Teufel wieder da. Jetzt sind sie wieder, jetzt sind die Teufel wieder da. Durch die Gärten strich der Duft der Nacht. Sich liegen war. Durch die Binsen ging ein weiser Wind. Doch wir Menschen sind im Dunkeln blind. Schrie im Schlaf des Nachts ein Kind, das Teufel vor der Türe sehen. Jetzt sind sie wieder, jetzt sind die Teufel wieder da. Sind sie wieder, jetzt sind die Teufel wieder da. Johnny Liebling, die Band aus Kreuzberg mit ihrem Lied Nur nicht nach Hause. Jetzt sind die Teufel wieder da. Die Teufel des Krieges natürlich. Europa hat den Friedensnobelpreis bekommen. Das werden wir nachher mit Werner gründlich ausdiskutieren und vielleicht sogar anprangern. Warum, werden wir auch sagen. Aber zuerst einmal etwas sehr Aktuelles, sehr Interessantes und sehr Außergewöhnliches und auch sehr Umstrittenes. Es geht um den Besuch einer Bundestagsdelegation in Madrid. Die haben sich nämlich mit den Indignados unterhalten. El 15 M apela al Bundestag. Aquí no nos escuchan. Diputados alemanes se reúnen a petición propia con los indignados. Nos han impresionado los sólidos conocimientos de los temas que se nos han planteado, aseguró al término del encuentro con los indignados españoles la parlamentaria alemana Beate Müller-Gemmecke, del Partido de los Verdes. La diputada integraba una delegación del Bundestag, Parlamento alemán, que mantuvo el día jueves una insólita reunión con miembros del 15M, de Democracia Real Ya o de la plataforma de afectados por la hipoteca. Los indignados aprovecharon la cita para lamentar que el Congreso o el Senado españoles no hayan hecho lo mismo. No solo eso, sino que el gobierno del PP está desarrollando una política de brutal represión contra la ciudadanía, dijeron en un comunicado. En el informe que les entregaron escribieron: les pedimos su ayuda, nuestro gobierno no nos escucha. No pidan más recortes para la gente. Si tienen que recortar algo, recorten a los responsables de la crisis y a los grandes especuladores que la han creado, dice también el documento de 48 páginas. El encuentro solicitado por la delegación alemana fue una charla cordial de una hora y media, celebrada en un local cedido por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Entre los diputados, miembros de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Bundestag, había representantes de la CDU de Angela Merkel, de los socialdemócratas, liberales, la izquierda y los verdes. Hemos venido fundamentalmente a escuchar, manifestaron los parlamentarios. Escucharon, pero también preguntaron. Quisieron saber, por ejemplo, cuáles eran las estimaciones de desahucios para los próximos meses, después de oír alarmados el dato que les facilitó la plataforma de afectados por la hipoteca, que en España se producen unos 500 desalojos diarios. Al día, 500 desalojos. Y preguntaron cuáles eran los sectores en los que a su juicio se podría crear empleo. Hasta tres parlamentarios insistieron en esa idea en la rueda de prensa sin preguntas que ofrecieron tras la reunión. Como el de la CDU de Merkel, Carsten Linnemann. Hay que hacer reformas, pero también hay que preguntarse cómo generar crecimiento. Los diputados también eran conscientes de la rareza de la cita y destacaron la importancia de escuchar a todos los actores sociales. Hablar con todos los grupos es la esencia de la democracia, enfatizaron. La Comisión de Visita Oficial en España, desde el pasado domingo, ha mantenido encuentros con diputados, sindicatos, patronal, Cáritas y el Consejo Económico y Social. Que les consideraran actores, eso es lo que más valoraron los indignados. Lo más importante es que el Bundestag entiende que los movimientos sociales somos un sujeto político, reflexionaba un miembro del 15M. Lo que esto pone en evidencia es que en Alemania hay una cultura democrática más profunda que en España, añadió Juan Álvarez, de Stop Desahucios. Acabo de leer un texto del diario El País, del viernes 12 de octubre, de ayer, y bueno, ya habéis escuchado qué ha pasado, y también hay muchos indignados que se han dicho: si no queremos nuestros políticos, que se vayan todos, ¿por qué debemos hablar con los políticos alemanes? Dentro del mismísimo movimiento de los indignados, esta acción estaba bastante discutida y debatida, y no todos estaban de acuerdo de hablar con una comisión del Parlamento alemán, que a su vez ven responsables de todo o de una gran parte de lo que pasa de miseria ahora mismo aquí en España. Immerhin, Victoria, du hast gerade auch zugehört. Die Situation hier in Spanien wird langsam unerträglich. Ja. Man versucht abzulenken und gibt den Leuten diesen nationalistischen Kampf. Man sagt, bitte, jetzt aber Katalan gegen Spanier, um sie eigentlich abzulenken von wichtigen Themen, eben von ihrem täglichen Brot, von ihrem Dach über dem Kopf, ihren schon nicht mehr vorhandenen Arbeitsplätzen. Sie sollen an was anderes denken. Sie sollen an die Größe von Rasse und Vaterland denken und nicht an ihren Suppentopf, den ihnen die Finanzhaie unter der Nase wegtragen vor ihren Augen. Als legale Rettungsaktion für die Banken getarnt. So sieht es mittlerweile aus. Und ich hoffe nur, die Leute lassen sich nicht von diesen Rattenfängern einlullen und rennen diesen nationalistischen Fahnen hinterher. Bei allen Gefühlen, die sie haben, die man respektieren muss. Es gibt Leute, die fühlen sich katalanisch und sprechen katalanisch und leben in einer katalanischen Literatur, Kultur. Ja. Und wollen auch Katalanen sein. Und das muss auch so sein. Und das ist auch gut. Katalonien war immer, meiner Meinung nach, das kulturelle Herz und auch das industrielle Herz des feudalen Spaniens gewesen. Und ohne Katalonien wäre Spanien arm, aber ohne Spanien wäre Katalonien ebenfalls so gut wie nichts. Das nun auseinanderzureißen, ist natürlich ein gewagtes Projekt und wir wiederholen hier im Niemandsland unsere Meinung, haben wir letztes Mal schon gesagt. Wir sind der Meinung, dass das eine Spekulation, eine Wahlspekulation des Landesfürsten ist, eines Mannes, den man auch als lebendige Rechenmaschine bezeichnen könnte, dem wir so schlechte Sachen wünschen wie Ziegenhüten auf einem Ödland, irgendwo im Atlantik am besten, das ist nicht so warm wie hier, und der selber wie ein Schweinepriester seine Gelder im Ausland hat. Solche Leute fordern also die Unabhängigkeit. Nun ja, wie dem auch sei, in Niemandsland 91.4 FM, ein neuer Samstag. Wir müssen uns noch dafür entschuldigen, dass wir letzte Woche nicht auf Sendung waren, weil es da sehr viel interessante private Dinge zu tun gab, die wir hier nicht näher erläutern wollen, aber es ging einfach nicht. Jo! Chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. Ay, mira, chama, ¿tú no oíste que Angela Merkel y Hugo Chávez se casan? Mira, yo lo oí el otro día en Niemandsland, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Ich war diese Woche mal wieder im Goethe-Institut und da habe ich eine Jazz-CD entdeckt. Die stelle ich gleich mal kurz vor. Martin Sasse Trio plus Charlie Mariano. Charlie Mariano, der Wundertrompeter, bekannt auch durch seine, vielleicht einigen, durch seine Mitarbeit, den Jazzfans natürlich eh bekannt, mit Konstantin Wecker. Die CD umfasst 10 Stücke. Wie ihr hört, sehr gepflegter Cool Jazz, Piano. Martin Sasse am Piano. Henning Culling am Bass. Hendrik Smock an den Drums. Und natürlich Charlie Mariano am Altsaxophon in diesem Fall. Wir haben gehört, meine Damen und Herren, den Friedensnobelpreis, der ging natürlich an einen Chinesen, das ist bekannt. Diesmal an keinen Dissidenten, sondern an einen sogenannten systemkonformen Schriftsteller. Aber meine Damen und Herren, was heißt systemkonform? Ist Mario Vargas Llosa systemkonform mit unserem System? Spricht man, wenn ein Preis hier verliehen wird, außer wenn Peter Handke ihn kriegt, der ist nicht systemkonform. Spricht man dann von systemkonform und Dissident, da würde hier im Traum niemand drauf kommen. Die Leute würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kommt man denn darauf, Vargas Llosa oder Peter Handke als system- oder nicht systemkonform zu bezeichnen. Aber das wird gemacht. Bei China sowieso. Jedenfalls, Europa, die europäische Gemeinschaft erhält den Friedensnobelpreis. Hören wir ein Lied von den Toten Hosen. Zum Thema Europa von ihrer neuen CD Ballast der Republik. Das Lied heißt auch Europa und dann würde ich sagen, ein paar Informationen und vielleicht auch eine kleine Debatte zum Thema. Unten im Hafen setzen sie die Segel, fahren hinaus aufs offene Meer. Zum Abschied winken ihre Familien, schauen ihnen noch lange hinterher. Und das Wasser liegt wie ein Spiegel, als sie schweigend durchs Dunkel ziehen. Komm 50 Meilen bis zum Ziel, das so nah vor ihnen liegt. Sag mir, dass das nur ein Märchen ist, mit Happy End für alle Leute. Sie noch Europäische Union. Die EU wird mitten in der Euro-Krise in diesem Jahr mit dem angesehenen Preis ausgezeichnet. Das Nobelkomitee in Oslo gibt damit ein positives Signal. Es würdigt den Staatenbund für seinen mehr als 10 Jahrzehnte währenden Beitrag zu Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa. Die EU, hier Ratspräsident Herman Van Rompuy, wurde schon mehrfach als Kandidatin für den Friedensnobelpreis gehandelt. Neben Van Rompuy gelten die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton und Kommissionspräsident José Manuel Barroso als die Gesichter der Union. Überreicht wird der Preis wie üblich am 10. Dezember, dem Todestag von Stifter Alfred Nobel. Vergangenes Jahr hatten Frauenrechtskämpferinnen aus Liberia und dem Jemen den Friedensnobelpreis erhalten. 2010 der chinesische Dissident Liu Xiaobo und 2009 US-Präsident Barack Obama. I am both surprised and deeply humbled. Surprised and deeply humbled, Obama. Ja, was sagen wir dazu? Friedensnobelpreis für Europa. Ja, hallo dann, Werner, erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Dann ist doch alles paletti. Dann gibt es ja in Zukunft keine Probleme mehr. Ne? Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Aber dieser Chinese da, der hat also tatsächlich, sagen wir mal, ist ein Mao-Anhänger, ja, und aber eben auch vielleicht deshalb Probleme mit der Regierung dort. Und so ein Typ kriegt den Friedensnobelpreis als Ex vielleicht oder immer noch Mao ist, ne, wo doch Mao gesagt hat, die Revolution ist kein Deckchen sticken. Ne, also das soll heißen, da wird grob zugefasst, da geht's nicht zimperlich zu und da werden Späne fallen beim Hobeln. Ne, das hört sich ja eher als wie Krieg an, ne, Klassenkrieg vielleicht, ne, nicht so unbedingt Frieden. Und trotzdem kriegt er, oder vielleicht hoffentlich deswegen den. Er hat ja den Literaturnobelpreis bekommen, ne, für das, was er schreibt. Jedenfalls für uns geht es darum, verdient Europa, ist Europa würdig, so einen Preis zu bekommen? Europa ist ja dabei in schlechter Gesellschaft. Henry Kissinger hat ihn bekommen, der Massenmörder. Ein Mensch, der 100.000 auf dem Gewissen hat, der Menschen hat abschlachten lassen in Südamerika. Denken wir an den Militärputsch in Chile, von Kissinger befürwortet, finanziert und mitorganisiert. Einer dieser grausamen Schlechter und Mörder wird noch verehrt und zu Konferenzen eingeladen. Kissinger ist da, er hält Vorträge über, weiß ich nicht was, über Menschenrechte. Pol Pot wurde ja immerhin vor Gericht gestellt. Die Nürnberger Prozesse. Jetzt kommt wieder, nein, kann man nicht vergleichen. Doch, wir vergleichen Kissinger. Warum darf man nicht vergleichen? Kissinger hat 100.000 auf dem Gewissen und ist nie angeklagt worden. Und bekommt den Friedensnobelpreis. Was ist so ein Preis wert, was denkt ihr, den solche Leute bekommen haben? In Euro. Wert in moralischen Appellen, Wert an Rang, an Ehrlichkeit, an Sauberkeit, an wirklichem Bemühen um Frieden. Naja, ich weiß auch nicht. Manche, ich habe mir die Liste schon länger nicht mehr angeguckt, ja, wer den alles da bekommen hat, diesen Preis. Aber mit einigen kannst du sicher einverstanden sein und andere kriegen diese Nobelpreise halt, weil sie System nicht kritisch sind, sondern irgendwie funktionieren, was man ausnutzen kann. Besonders in der Ökonomie, ja, also der sogenannte Wirtschaftsnobelpreis. Obwohl ja Nobel damals ausdrücklich keinen gestiftet hat für Ökonomie, weil er das nicht als Wissenschaft bezeichnet hat. Ne? Aber natürlich hat es dann später interessiert, diesen Bereich auch aufzuwerten. Und deshalb gibt es jetzt auch einen Wirtschaftsnobelpreis. Und diese Leute, die da, also praktisch die meisten, die allermeisten sowieso US-Amerikaner, die diesen Preis kriegen, das sind ganz klar neoliberale Leute, die eben ideologisch das untermauern wollen, was wir heute hier bei uns haben. Die Tageszeitung Junge Welt in ihrer Internetausgabe kommentiert relativ höhnisch diese Tatsache, den Friedensnobelpreis für Europa. Sie sagen, Nobelpreis für Oberst Klein. Und dann gehen sie schon in die Einzelheiten. Teilnahme von EU-Mitgliedstaaten an völkerrechtswidrigen Angriffskriegen, Militarisierung der Außenpolitik und Pflicht zur Aufrüstung laut EU-Vertrag. Das norwegische Nobelpreiskomitee ist der Auffassung, das müsse mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet werden und sprach ihn am Freitag der Europäischen Union zu. Das vom damaligen deutschen Oberst und zukünftigen General Georg Klein 2009 im Afghanistan-Krieg befohlene Bombardement, bei dem etwa 140 Einheimische ums Leben kamen, hat damit endlich eine angemessene Würdigung gefunden. Das sind natürlich bittere Worte, das so zu formulieren, aber wir finden das richtig. Denn in seiner Begründung formulierte das Osloer Komitee, Zitat, die EU und ihre Vorgänger tragen seit mehr als 6 Jahrzehnten zur Förderung von Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa bei. Wer vor solchem Hintergrund Krieg in und gegen Staaten außerhalb Europas führt, muss geehrt werden. Der nächste bittere und zynische Kommentar. Hönig. Das sehen auch die Repräsentanten der EU und ihrer Mitgliedstaaten so. Sie feierten sich am Freitag ausgiebig selbst und die Nachrichtenagentur DAPD meldete, quer durch Europa wurde die Auszeichnung begrüßt. Der Satz ignoriert kritische Stimmen ebenso souverän wie das Nobelpreiskomitee die eigenen Richtlinien, die im Testament von Alfred Nobel festgelegt sind. Danach soll der Preis an jenen gehen, Zitat, der am meisten und am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat. Allein nach dem EU-Vertrag von Lissabon aus dem Jahr 2007 ist aber jedes Mitgliedsland verpflichtet, seine Verteidigungsfähigkeiten durch Ausbau seiner nationalen Beiträge und gegebenenfalls durch Beteiligung an multinationalen Streitkräften, an den wichtigsten europäischen Aufrüstungsprogrammen und an der Tätigkeit der Agentur für die Bereiche Entwicklung, der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung Europäischer Verteidigungsagentur intensiver zu entwickeln und so weiter. Auf diesen Zusammenhang wiesen mehrere Politiker der Deutschen Linkspartei hin, die sich am Freitag zu der Preiszuerkennung äußerten. Der europapolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, Dieter Dehm, erklärte, er habe mit großer Freude, Genugtuung und Zuversicht die Nachricht aufgenommen, dass die EU für die völkerrechtswidrigen Kriegseinsätze von Mitgliedstaaten gegen Jugoslawien und Libyen und für den Militarismus, die Battlegroups und den Lissabon-Vertrag den Friedensnobelpreis bekommen hat. Das Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses, die Bundestagsabgeordnete Sevin Dagdelen, kommentierte, Zitat, ganz nach dem Motto Krieg ist Frieden des Romans 1984 trägt die Preisverleihung Orwell. Züge. Sie fügt hinzu, statt Whistleblower wie Bradley Manning und Julian Assange stellvertretend für tausende Menschen, die unerschrocken für den Frieden eintreten und dafür verfolgt werden, auszuzeichnen, setzt das Nobelpreiskomitee die Tendenz fort, seinen Friedenspreis an Protagonisten der vorherrschenden, mit Krieg durchsetzten Weltordnung zu verleihen. Wir heben Niemandsland. Ich glaube, wir sind uns einig. Wir schließen uns dieser Meinung natürlich an. Was soll das? Ich habe gestern noch ein sehr interessantes Bild im Internet gefunden, und zwar mit der Überschrift der Friedensnobelpreis 2012 geht an die EU. Darunter waren 4 Bilder aus den Ländern Portugal, Spanien, Italien und Griechenland mit jeweils blutüberströmten Demonstranten und dahinter eben die Polizei mit Schlagstöcken, die auf sie draufgeschlagen hat. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Da habe ich mich auch gefragt, was ist der Friedensnobelpreis überhaupt wert? Der Aspekt, der Krieg nach innen auch gegen die eigene Bevölkerung, genau. Der wird vorangetrieben. Ja, ja, aber wenn die diesen Preis verleihen, dann geht es immer nur Kriege im oder gegen ausländische oder andere Staaten. Aber der innere Krieg, der Bürgerkrieg von oben nach unten, gegen die da unten, dafür gibt es keinen Friedenspreis. Dafür gibt es keinen Preis. Wir können nur sagen, mit den Skeptikern, verkommene Welt. Yeah. aus allen Streben, so viel Arbeit, so viel Schweiß, viele schöne leere Worte, davon wurdest du die Stadt. Die Träge deiner Arbeit nahmen an, du hast deiner Stadt, dein Loser, dein Junge. Die Skeptiker immer richtig gut die Finger in die Wunden der Zeit gelegt. Punk, Skeptiker, frühe Werke, Ost-Berlin. Anfang der 90er Jahre. Eine Gruppe, die man immer wieder einklagen und fordern muss, die gar nicht hoch genug bewertet werden und die zum Teil leider untergegangen sind. In all dem lustigen Deutsch-Pop-Rummel, der uns die letzten Jahre so überschwemmt, den wir auch schätzen, aber eben nicht nur. Zum Schluss noch zum Thema Nobelpreis. Ein Preis, wie die abrüstungspolitische Sprecherin der linken Bundestagsfraktion Inge Höger formuliert. Nach dem Friedensnobelpreis für Obama, der sein Land immer tiefer in den Krieg gegen Afghanistan und den Drohnenkrieg gegen Pakistan gezerrt hat, erscheint die Verleihung des Friedenspreises in einem Orwellschen Sinne beinahe konsequent. Als nächste Steigerung bliebe nur noch der Nobelpreis für die NATO. Aber das wird vielleicht auch noch kommen. Thema Wirtschaft, Ökonomie. Wie wird's weitergehen? Was wird mit den Staatsfinanzen passieren, wo Wall Street dich so schön angesaugt hat? Wie weit wird die Ausplünderungspolitik gehen? Wo wird das hinführen? Welche Pläne haben die Herrschaften, Werner? Ich sehe, du hast da ein Bündel, ein Dossier mitgebracht. Nee, ich mach's ganz kurz. Ja, wie es weitergeht, kann man nur das sagen, was wir immer sagen, das hängt von uns ab. Ne? Jetzt, was die von oben da vorhaben, die Lagarde, la Signora Lagarde, die jetzt Chefin ist vom IWF, vom Internationalen Währungsfonds, also die Nachfolgerin von Rato und Strauss-Kahn, die hat jetzt in Tokio mit großem Pomp angekündigt, einen Kurswechsel brauchen wir. Worauf bezieht sie sich? Dass eben die Regierung, besonders in Europa, jetzt nicht mehr setzen sollen auf Sparen und Austerität und unbedingt sofort Defizit Null, dass man sich das jetzt nicht mehr leisten kann. Jetzt ist Zeit. Wir müssen umschwenken, sagt sie. Die Kredite müssen wieder fließen, also Nachfrage schaffen. Und warum so eine Frau wie die fordert jetzt das? Ja, früher war alles genau das Gegenteil. Deshalb, wie eben die Situation jetzt ist im Moment. Ne? Überall in Südeuropa noch mehr als in Mitteleuropa. Rezession, die durch noch stärkere Austerität und Kürzungen, Haushaltskürzungen eben immer noch weiter sich verschärfen würde. Und auch in Deutschland zum Beispiel geht eben die Nachfrage auch zurück und die Produktion. Und zwar immer noch ist zum Beispiel jetzt für nächstes Jahr vorgesehen ein Wirtschaftswachstum von 1% in Deutschland, aber eben diese Wachstumsrate geht eben auch gegen Null, auch in Deutschland. Warum? Natürlich die vom Süden, die kaufen nichts mehr, deshalb kann Deutschland nicht mehr so viel exportieren. Also, und in anderen Ländern findet das auch statt. Weltweit ist die USA werden, wenn es so weitergeht, infiziert werden dadurch. Und deshalb haben die jetzt Angst bekommen, dass es eben zu viel wird, ja. Und sie diese Aufforderung hauptsächlich an die EU, aber eben auch an andere Länder weltweit. Ja. Und hier, was heißt das für uns hier in Spanien? Hier war es ja so, die Krise 2007, 2008 hat sie angefangen, haben wir jetzt 2012, 5 Jahre Krise wird es genannt. Und dann hat man gesagt, ja, noch ein Jahr, nächstes Jahr geht's dann wieder nach oben und das berühmte Licht am Ende des Tunnels und die Knospen an den Zweigen der Wirtschaft, die wieder anfängt zu blühen und so ein Schwachsinn. Jedes Jahr haben sie uns gesagt, nächstes Jahr wird's besser. Jetzt FMI, also IWF wollte ich sagen, spricht jetzt von dem Moment, wo die Wirtschaft wieder anwachsen könnte von 2018. Ja. Also die wissen das natürlich selber nicht, aber wenn die jetzt sogar aufhören zu sagen, nächstes Jahr wird's besser, dann sieht's wirklich ernst aus. Ja. Und alles wird in Spanien deutet genau darauf hin. Ne. Zunehmende Ausbeutung, Verarmung überall. Ne. Die Arbeitslosigkeit ist jetzt schon über 25%, nächstes Jahr wird's dann auf 30% zugehen, das ist jetzt alles heute schon klar, die jungen Leute über 52% keine Arbeit, Immigration, werden gezwungen auszuwandern, das ist in gewisser Weise jetzt im Moment noch ein Ventil, ja, die Zwangsräumungen gehen weiter, aber es ist klar, dass jetzt das irgendwann mal explodieren wird. Und die Familien oder die Betroffenen, die und auch die Leute, die zu Recht oder Unrecht seither sich gerechnet haben zur Mittelschicht, auch die werden in Zukunft, sagen wir, runtergestoßen in die Unterschicht. Also die Perspektive ist ganz klar, in Griechenland ist schon in gewisser Weise ein Indiz dafür, wo es lang gehen wird. Immer mehr Demonstrationen, Streiks, hier jetzt sogar die sogenannten gelben Gewerkschaften hier sehen sich wahrscheinlich gezwungen, am 14. November einen Generalstreik wieder zu organisieren. Und es wird immer mehr Auseinandersetzungen geben. Ne? Und dieses, was wir vorher gesagt haben, da diese Kritik an Friedensnobelpreis für EU und diese Bilder da mit Demonstranten, die von Polizisten zusammengeschlagen wurden. Also das wird weitergehen und die wissen das auch. Die da oben sitzen, die wissen das, dass das auf uns zukommt und sie haben ja schon angefangen, sich vorzubereiten auf dieses Panorama, ne? Aufrüstung der Polizei, die Einheiten zur Aufstandsbekämpfung werden modernisiert. Und die andere Ebene, wo sie sich auch eben drauf vorbereiten, ist die legale Ebene. Ne? Jetzt mit der neuen das neue Gesetz. Diese Strafrechtsreform jetzt hier. Wegen einem Steinwurf 6 Jahre Gefängnis bekommen kann, das ist natürlich ein Hammer. Man muss noch nicht mal nachweisen, dass man mit diesem Steinwurf etwas beschädigt oder jemanden verletzt hat. Und das ist wirklich, könnte man sagen, eine Ungeheuerlichkeit. Naja, oder andere Sachen, die seither eben eingestuft wurden als sogenannter passiver Widerstand, ne? Sich hinzusetzen auf einer Straße, um irgendwas zu blockieren, oder wenn sich Demonstranten bei einer Demonstration unterhaken, das ist schwerer aufzulösen, sind von der Polizei, das wird in Zukunft als Angriff auf die Staatsgewalt gewertet. Ja. Also auf dieser Ebene sind sie auch schon dabei, unsere Zukunft vorzubereiten. Der Willkür sind mit solchen Gesetzen natürlich Tür und Tor geöffnet. 3 Polizisten sagen gegen einen jungen Mann aus, den man am Ende einer Demo verhaftet, noch verprügelt hat. Und dieser Junge bekommt dann 6 Jahre Gefängnis. Und wenn er Pech hat, wirklich für nichts und wieder nichts. Und wenn er Glück hat, natürlich, hat er zumindest gezeigt, er wehrt sich. Das sind Gesetze, die sind würdig eines autoritären Regimes und nicht einer Demokratie. Ein Parlament, das solche Gesetze durchpeitscht und durchsetzt, ist ein unwürdiges Parlament, dem man das Vertrauen entziehen muss. Und man kann nur sagen, schießt sie alle auf den Mond. Ein Land wie Spanien hat auch etwas Besseres verdient als diese korrupte, blutsaugende Kaste. Meine Damen und Herren, so sieht's aus. Niemandsland 91.4 FM. Yeah. Hallo Welt, ich wünsch dir einen schönen Morgen. Hallo Deutschland, vom Süden bis in den Norden. Hallo du, wo immer du auch bist. Hallo, das bin ich. Der Moment, wenn du aufwachst, bevor du die Augen aufmachst. Wenn du einen Fuß schon im Tag, einen noch im Traum hast und dir ausmachst, was der neue Morgen bringt. Wo wir sind, Kind der Sonne oder Sorgenkind. Hallo Welt, unser Weg ist nicht vorbestimmt. Und auch wenn das jetzt nicht katholisch klingt, glaub ich nicht weniger an das ewige Leben, doch eher im Sinn, in dem wir Kindern uns von jenem entgegen. Oder hier diese Welt schon nach dem ewigen Streben. Und deshalb mach ich Musik, auf dass ich Seelen bewege. Hallo Welt. Und ich begrüße den neuen Tag, da wo gestern noch morgen heute war. Also mit heute der neue Morgen kam, ich will nicht länger hadern, will mein neues Leben atmen. Denn wenn ich was gelernt hab, dann das wer erwartet, war. Hallo Welt. Und jetzt ist meine Zeit gekommen, sowas wie das zweite Kommen. Ich bin so weit gekommen, das Erbe von der Frau auf meinen Schultern. Alles kommt zurück, heißt es, man muss nur Geduld haben. Und es fühlt sich an wie mein letzter Schultag. 15 Jahre hinter mir und jetzt wollte ich dem Ruf nach. Lass mich treiben, lass mein Unbewusstes das hier schreiben. Versuch zu träumen und dabei wach zu bleiben. Setz die Schritte ins Nichts hin, hier ist alles Neuland. Hallo Welt, hallo Deutschland. Aufrüstung nach innen und nach außen. Europa hat den Friedensnobelpreis bekommen für seine angebliche Friedensarbeit. Für die 60 Jahre, wo zumindest keine Staaten gegeneinander einmarschieren, ihre Grenzen überschreiten und ein anderes Land überfallen. Das hat es natürlich in Europa, zumindest in dem Sinne, wie die Herrschaften das meinen, nicht gegeben. Aber es gab den Jugoslawienkrieg, wo Länder wie Deutschland, Spanien, Frankreich, England eine Bevölkerung bombardiert haben. Wer erinnert sich nicht an die Bilder der Brücke, wo der Radfahrer fuhr und ein amerikanisches Kampfflugzeug feuerte genau seine Luft-Boden-Rakete in dem Moment ab, wo der Radfahrer über die Brücke fuhr. Ein Serbe, also ein Feind, das war mitten in Europa. Diesen Krieg hat man angeblich vergessen, man blendet ihn einfach aus. Dann nicht zu vergessen auch die Tatsache, dass die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden darf, laut Verfassung ein Unding gegen die Verfassung. Der Verfassungsschutz müsste eigentlich das ganze Parlament festnehmen, das so eine Maßnahme beschlossen hat, weil es ist ein Verstoß gegen die deutsche Verfassung. Verfassungsschutz, wo wart ihr? Nun ja, kleiner Spaß. Die sind natürlich mit Neonazis durchsetzt und haben ganz andere Interessen. Die schießen lieber Türken in Pommesbuden ab, um zu zeigen, dass sie eine überlegene Rasse sind. Pfui Teufel. Deutschland 2012, Europa 2012. Wir können uns nicht genug schämen für solche Friedensnobelpreise. Auf der Attac-Seite gibt es eine Aktion, die heißt ganz einfach Attac aktiv Reichtum umverteilen. Attac macht sich stark für soziale Gerechtigkeit. Attac hat ein eigenes Konzept aufgestellt und ich rate allen, mal auf diese Seite zu gehen. Wir kritisieren natürlich viel, aber es geht auch um konkrete Vorschläge. Was kann man konkret machen? Attac schlägt da Dinge vor und Gesetzesvorhaben, die man eigentlich so schnell wie möglich umsetzen müsste, um diese Zivilisation noch halbwegs zu retten. 50% der Menschen in der Bundesrepublik, heißt es da, besitzen weniger als 2% des Vermögens. Das reichste 1% mehr als ein Drittel. Wie kommt sowas, dass 1% der Bevölkerung ein Drittel des gesamten Vermögens besitzt? Und das ist an sich schon wie ein Wasserkopf. Das wäre wie ein Kind, das einen 500 Meter dicken Kopf hat und zwei ganz dünne Beine. Dieses Kind läuft aber jeden Tag durch die Welt und schreit Hurra. Diese ungleiche Verteilung hat viele dramatische Auswirkungen. Sie gefährdet den sozialen Frieden und die Gesundheit. Sie ist Ursache und Motor der aktuellen Finanz- und Schuldenkrisen. Sie wird in der Krisenpolitik in Europa ausgeblendet und durch die unter anderem aus Berlin verordneten Kürzungsorgien noch verschärft. Dabei ist genug Reichtum vorhanden. Es gibt zahlreiche mögliche Instrumente, diese Ungleichverteilung abzubauen. Etwa mit einer Vermögensabgabe. Es ist Zeit für soziale Gerechtigkeit. Mitmachen, mobilisieren. Es geht um ein Konzept, das auf der Attac, ich buchstabiere, attac.de, Homepage, im Einzelnen nachzulesen ist. Und es lohnt sich. Noch ein Lied von Max Herre, von seinem Album Hallo Welt. Und dann kommen wir zum Katastrophenblog. Crying now, it's freedom time. The people are dying now for freedom time. Yeah. The people are crying now, it's freedom time. Cause the people are dying now for freedom time. Draußen ist Aufruhr, Orient bis Occident. Nimmt sich Land um Land, Kontinent um Kontinent. Während Al Jazeera, NTV und Foxes bringen, lass ich hier Scott Heron aus meinen Boxen klingen. Vom Tahrir zum Plaza del Sol, auf dem Syntagma-Mask an die Massen Parolen. Und es werden immer mehr und sie haben keine Wahl. Schreien, was ist Freiheit, die politisch ist und nicht sozial. Und wo die Zukunft, die verschüttet geht unter Schuldenbergen, die sie nicht schultern werden und nur an die Jungen vererben. Irgendwann lässt sich das Dunkel nicht mehr bunt einfärben. Irgendwann lässt sich, wer unten ist, nicht länger unterwerfen. Und in ferne Straße blüht der Jasmin. Ich mach das Fenster zu im kühlen Berlin. Denn der Frühling kommt dir immer erst spät an. Vielleicht, wenn sich im Süden mal die Winde gedreht haben. People are crying. It's freedom time. The people are dying now for freedom time. Yeah. The people are crying now. It's freedom time. Yeah. The people are dying now for freedom time. Yeah. Die tote Mann-Gesicht, fliehen sie nach Italien. Unser Klima wandelt sich wie Frühling in Arabien. Erdbeben, Taifune, nukleare Supergaus, Anschläge, Börsencrash jeden Tag vor unseren Augen. Die Medien lenken, was wir Menschen denken, was wir Beachtung schenken und auf was wir uns beschränken. Sie wollen nicht unterhalten, sie wollen es unten halten. Der wilde Imperer herrschen ist die Kunst des Spalten. Doch in ferne Straßen blüht der Jasmin. Ich mach das Fenster zu im kühlen Berlin. Denn der Frühling kommt dir immer erst spät an. Vielleicht, wenn sich im Süden mal die Winde gedreht haben. People are crying now, it's freedom time. The people are dying now for freedom time. The people are crying now, it's freedom time. Well, it's freedom time. The people are dying now for freedom time. My people, this is one of a kind. And I can feel the wind. spring, while the new sun is shining. Everyone's in spin, everybody mingle. Freedom starts within, it's time my people sing. Und ich sitz am Küchentisch im kalten Berlin, mit nem Block und nem Stift und kann dem Alltag entfliehen. Und niemand klopft an die Tür, kommt noch niemand vollziehen. Bilder ziehen vorbei wie Gil Scott Heron's Melodien. People are crying out, it's freedom's time. It's 2:12. The people are dying now for freedom time. Yeah. The people are crying out, it's freedom time. 'Cause the people are dying now for freedom time. Everyone. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 13. Oktober 2012. Herzlich willkommen zu den Katastrophen und vermischten und kommentierten Meldungen hier im Niemandsland bei Kontrabanda FM. Da ist zuerst einmal eine Meldung aus Berlin zum Thema Kanzlerkandidaten. Es geht um die Vorträge vor der Casino-Lobby des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. Der pflegte nämlich eine größere Nähe zu Bankenlobbyisten und einer Wirtschaftskanzlei als bisher bekannt. Diese durften in seiner Zeit als Bundesfinanzminister die Gründung einer halbstaatlichen Beratungsfirma für Public-Private-Partnership-Modelle vorbereiten. Später hielt Steinbrück bei einigen der beteiligten Firmen bezahlte Vorträge. Bezahlte Vorträge heißt eine versteckte Form der Korruption. Die Lobbyorganisatoren und Organisation Initiative Finanzstandort Deutschland erarbeitete 2007 das Konzept für diese Beratungsfirma. Die nennt man ÖPP Deutschland AG. Das Rechtsgutachten lieferte die Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Derringer. Steinbrück stimmte dem Konzept zu. Das Finanzministerium beteiligte sich später mit rund 50% an der ÖPP Deutschland AG. Nach seinem Ausscheiden aus dem Ministerium trat Steinbrück sowohl bei Freshfields Bruckhaus Derringer als auch bei mehreren beteiligten Finanzinstituten wie der Deutschen Bank und der Landesbank Hessen-Thüringen als Redner auf, vergütet mit jeweils mindestens 7.000 Euro. Wie gesagt, ich wiederhole noch einmal, für einen Vortrag 7, 8, 20.000 Euro zu bekommen, ist einfach nur eine versteckte Form der Korruption. Man hat eine Rechtfertigung, man sagt, ich bin ein Star, die Leute trinken mir die Worte von den Lippen und das ist schon gerechtfertigt, so viel Geld zu bezahlen für meine Viertelstunde, die ich da irgendetwas, was mir mein Ghostwriter zusammengeschrieben hat, vorlese. Oder was ich vielleicht selber auch formuliert habe. Das gibt's natürlich auch. Auch von der Automatenwirtschaft, die Lobbyarbeit für Spielcasinos betreibt, ließ sich Steinbrück engagieren. Im Herbst 2010 trat er bei Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum des Forums für Automatenunternehmer in Europa auf. Auf der Liste seiner Nebentätigkeiten ist als Auftraggeber nur eine Forum Marketing Service GmbH in Berlin genannt. Sie gehört der Automatenwirtschaft. In Berlin. Die Macher des islamfeindlichen Videos, die Unschuld der Muslime, wollen mit ihrem Werk angeblich Geld einnehmen. Es soll künftig gegen Bezahlung im Internet zu sehen sein. Der Chef der rechten Gruppierung Pro Deutschland, Ex-NPD-Mann Manfred Roos, arbeitet nach eigenen Angaben daran, den Film unmittelbar nach dessen Fertigstellung in einem Internetstream mit deutschen Untertiteln zu zeigen. Er setzte sich für einen möglichst niedrigen Preis ein. Die Einnahmen werde seine Organisation an die Macher weiterleiten. Diese versprechen sich laut Roos einen fünfstelligen Betrag aus Deutschland. Gegen einen Trailer des Films hatten Muslime weltweit protestiert. Der Film selbst soll Ende Oktober fertig sein. Der Plan, ein Kino in Berlin für eine öffentliche Vorführung zu gewinnen, hat ProDeutschland verworfen. Stattdessen soll der Film im November in einer Lagerhalle gezeigt werden, für ausgewählte Neonazis wahrscheinlich. Dann kommt der Spiegel diese Woche mit einer umfangreichen Reportage zum Thema Energiepolitik und Energie in Deutschland an die Kioske. Merkels Blackout heißt die Story. Interessant zu lesen. Ich zitiere ein paar Auszüge, damit die Leser sich und die Hörerinnen und Hörer sich einen Eindruck machen können. Deutschland will seine Atomkraftwerke abschalten, soweit so gut. Doch die Bundesregierung trägt bislang, so der Spiegel, wenig dazu bei, dass das Projekt gelingt. Der Strompreis steigt, die Versorgung ist gefährdet. Die Energiewende kostet Nerven und Milliarden. Der Spiegel sagt dazu, Merkel hat die Energiewende zum wichtigsten innenpolitischen Projekt der Legislaturperiode erklärt. Daran muss sie sich jetzt messen lassen. Nach dem Reaktorunglück im japanischen Fukushima verwandelte sie sich binnen weniger Stunden von der Atomkraftbefürworterin in eine Gegnerin. Die Deutschen sind der Kanzlerin damals mehrheitlich gefolgt. Aber nach mehr als einem Jahr schwindet das Vertrauen, dass sie es richtig anstellt. Der deutsche EU-Energiekommissar Günther Oettinger sagt, er habe Zweifel, Zitat, dass die steigenden Strompreise durch die Energiewende auf Dauer von den deutschen Verbrauchern akzeptiert werden. Der Spiegel führt nun über viele, viele Seiten aus, wo und woran es hapert und hapern könnte. Es gibt Zahlen, es gibt Beweise, es gibt Statistiken und es wird natürlich auch ordentlich gerechnet. Noch ein kleiner Auszug. Für Verbraucherschützer ist der Strompreis eine soziale Frage, vergleichbar dem Brotpreis im alten Rom. Der Paritätische Gesamtverband schätzt, dass im vergangenen Jahr etwa 200.000 Hartz-IV-Empfängern wegen unbezahlter Rechnungen der Strom abgestellt wurde. Von Stromarmut ist beim Sozialverband VDK die Rede, von einer eklatanten Verletzung sozialer Grundrechte. Es sei ungerecht, dass die mit der Energiewende verbundenen Kosten und Risiken vor allem auf die Bürger abgewälzt würden. Dann gibt es, wir werden das nachher in dem Beitrag zur Frankfurter Buchmesse noch ein bisschen besprechen, ein Buch von Thomas Kuban, Blut muss fließen, Undercover unter Nazis. Im Spiegel auch dazu ein umfangreicher Bericht in seinem Deutschlandteil, Detektiv im braunen Milieu. Der Journalist Thomas Kuban recherchierte jahrelang in der Neonazi-Szene als Skinhead getarnt. Jetzt hat er ein Buch über seine Expedition in den Untergrund geschrieben. Er will aussteigen. Warum er aussteigen will, das werden wir nachher erfahren. Und vielleicht noch vorweg, es gibt auch einen Dokumentarfilm über seine Recherchen im Neonazi-Milieu. Der war im Februar auf der Berlinale zu sehen und über diesen Film werden wir nachher auch noch ein bisschen sprechen. Dann die Story überhaupt, natürlich das Spiegel-Titelbild. Wir beschreiben es manchmal, um den Hörerinnen und Hörern einen kleinen Eindruck zu geben. Der Spiegel ist ja Meinungsbildend in Deutschland und hier im Niemandsland zitieren wir ihn gerne. Vorsicht, Inflation heißt es da, die schleichende Enteignung der Deutschen. Und da sieht man einen Euro am unteren Bildrand, der langsam wegschmilzt, wie so eine Dali-Uhr zerfließt diese 1-Euro-Münze. Und dazu eine super riesenlange Reportage des Spiegel. Da wird über die kalte Enteignung gesprochen, über das Prinzip der Notenbanken, die klammen Industriestaaten mit Geld zu überschwemmen. Das helfe zwar den Regierungen, ihre Schulden zu senken, so der Spiegel, raube aber den Bürgern ihre Ersparnisse. Die Geschichte einer perfiden Umverteilung von unten nach oben. Die Reportage ist spannend zu lesen, interessant geschrieben und sehr informativ und deutet wie so manches und so vieles, was wir hier im Niemandsland auch kommentieren und sagen, alles in die gleiche Richtung. Es ist ein Krieg der oberen Klasse gegen den Rest der Menschheit, um irgendwann, ja was, um irgendwann einmal alles zu haben. Eine private Weltregierung, private Armeen, privates Gesundheitssystem, nur für sie, der Rest kann verrecken, und wahrscheinlich ein Heer von Drohnen und Roboter, die den Rest der Menschheit so einigermaßen in Schach halten und kontrollieren. Das ist keine Science-Fiction-Vision, meine Damen und Herren, sondern da steuert alles im Moment hin. Doch schweifen wir nicht ab, bleiben wir bei der Tagespolitik. Es geht um das Thema Gesundheit, Verbraucherschutz. Eine Epidemie unter tausenden ostdeutschen Schülern legt den Schluss nahe, dass es in vielen Schulkantinen erhebliche Defizite gibt. Verantwortlich fühlt sich natürlich niemand. Aber verdorbene Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Das haben schon die Prinzen gesungen vor 15 Jahren. Schuldhand ist für mich ganz klar. Die Leute, warum hören die nicht auf zu essen? Richtig, Werner, das ist eine gute Bemerkung. Die Leute sollen aufhören zu essen. Das ist wie damals, wenn bewiesen wird, der Mann ist bewaffnet, man braucht ihm nur den Mund aufzumachen und er hat doch Zähne. Sie sehen doch, Zähne sind ein Beißinstrument und können den Staat gefährden. Seit die Bundesregierung den Abbau der Ganztagsschulen vorantreibt, boomt das Geschäft mit den Schulspeisungen. 45.000 Schulen gibt es deutschlandweit, die von 11 Millionen Schülern und Schülerinnen besucht werden. Und die Zahl derer, die verköstigt werden, steigt natürlich. So entwickelte sich das Geschäft mit den Mahlzeiten zum umkämpften Markt, der jährlich um 5% wächst. Schon heute machen die 5 größten Unternehmen der Branche einen Umsatz von rund 160 Millionen Euro. Der Marktführer ist mit großem Abstand der französische Konzern Sodexo. Das Unternehmen geriet vorige Woche schnell in Verdacht, mit seinen Produkten für die massenhaften Erkrankungen in Ostdeutschland zumindest mitverantwortlich zu sein. Denn viele der betroffenen Einrichtungen werden von Sodexo Großküchen beliefert. Der selbsternannte Spezialist für, Zitat, Wohlfühldienste hat von Krankenpflege über Reinigung bis zum Catering fast alles im Angebot. Der Konzern macht weltweit geschätzt 18 Milliarden Euro Umsatz und gehört mit 391.000 Mitarbeitern zu den 25 größten Arbeitgebern der Welt. Er gehört einer Familie, die Familie des Gründers Pierre Billon. Die gilt als eine der reichsten Familien Frankreichs. Nun ja, was war passiert? Es geht da auch um Kampfpreise, es geht um das Lohndumping in den Kantinen. Alles das können wir als Tatsache hinstellen. Kampfpreise ab 1,55 Euro pro Essen und Mitarbeiter, die, so die Gewerkschaft Nahrungsmittel und Genuss, vielfach zu Dumpinglöhnen arbeiten. Durch diese Maßnahmen wurden die Franzosen schnell zum Branchenführer. Zwacken und Geizen links und rechts. Heute liefern 65 Sodexo-Küchen pro Tag 200.000 Essen aus, vom sächsischen Freiberg bis Hamburg-Blankenese. Bei der aktuellen Brechdurchfall-Epidemie nun führten die Spuren durch Patientenbefragungen und Analysen der Lieferkette schließlich zu einem Zulieferer, der Sodexo und mindestens zwei weitere Cateran tiefgefrorene Erdbeeren aus China geliefert hatte. Von der betroffenen Charge waren über den Hamburger Hafen 44 Tonnen tiefgekühlte, verseuchte Früchte ins Land gekommen. So sieht's aus. Gesundheitskontrollen gibt es natürlich nicht genug. Man macht da manchmal Stichproben und findet nicht alles. Ein weiteres Problem, und ich zitiere jetzt den Spiegel, ist, und der Spiegel sagt das, die Leute denken, sie hätten ein Recht am Essen zu sparen. Das heißt, die Leute sind nicht bereit, für gutes Essen viel Geld auszugeben. Die Leute wollen alles billig, billig und viel. Das ist auch ein Problem. Der Spiegel schreibt das auch der Mentalität der Leute zu. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber Werner hat es ja gesagt, die Leute sollen aufhören zu essen. Entweder aufhören zu essen oder eben noch eine Sache vielleicht essen. Diese Mars-Schokoriegel. Mars bringt doch verbrauchte Energie sofort zurück. Dann hätten wir das Energieproblem auch gelöst gleichzeitig. Werner, du kriegst Geld von Mars, das weiß ich. Du, bei dir klingelt es jetzt auf dem Konto, du hast jetzt 600 Euro am Konto. Vale. Okay. Jedes Mal, wo das Wort über den Sender geht, klingelt auf deinem Konto, klingeln 600 Euro. Vale. Das muss ja auch gesagt werden. Aber also ein bisschen ernsthaft noch. Wenn der Spiegel, man muss sich auch fragen, warum der Spiegel gerade jetzt mit so einer Geschichte die Inflationsangst schürt, weil im Prinzip brauchst du diese Angst gar nicht zu schüren in Deutschland, weil die saugt jeder Deutsche mit der Muttermilch auf, ja, die Angst vor der Inflation, kann man ja auch verstehen nach den Erfahrungen in den 20er Jahren, aber gut, im Prinzip macht der Spiegel überhaupt nichts anderes als die Bild-Zeitung, ja? Nur eben, sagen wir, werden wir hier auf einem intellektuell anderen Niveau verblödet, ja. Und bei einer Sache hat er natürlich recht, der Spiegel, mit zunehmender Inflation wird eben was bewirkt es, dass die Leute eben ihre Ersparnisse verlieren und verarmen, ja. Die gegensätzliche Politik, die im Moment in den letzten Jahren jetzt praktiziert wurde, das wäre das Gegenteil, ne? Also Inflation möglichst null, hart an der Grenze zur Deflation und eben brutale Austerität und Haushaltsdefizit möglichst null. Und da werden die Leute, wie wir jetzt sehen, eben auch auf die andere Art und Weise verarmt. Und also deshalb, sie haben uns sozusagen mit beiden Eiern fest in der Hand, Entschuldigung, aber das... mit oder an? Ich glaube, die Proposition war falsch. Und mit, an, weil die Eier selber können nicht zugreifen. Ja, okay. Wenn du mir die Bemerkung erlaubst. Nee, korrekt, mir passiert das auch mal als früherer Deutschlehrer. Ich wollte nur sagen, auf der einen Seite haben sie uns so im Griff und auf der anderen Seite via Inflation. Und deshalb finde ich es eigentlich gefährlich, wir sollten überhaupt das Wort Krise vermeiden. Im Grunde ist es gar keine Krise, weil der Terminus Krise, der flößt dir ja ein, so unterschwellige Krise ist was Vorübergehendes, das fängt mal an, dann hört es wieder auf und so. Und das ist aber nicht die Situation, in der wir heute leben. Ja, das heute geht es um was ganz anderes. Und die Situation ist einfach die, dass die da oben, die herrschende Klasse und ihre Hofhunde, dass die jetzt eine einmalige Gelegenheit sehen, ja, alles das wieder wegzuwischen, was in den letzten 100 Jahren erarbeitet wurde, sozialen Wohlstand und so weiter, das jetzt wieder wegzukriegen, ein für alle Mal, und wieder zurück ins 19. Jahrhundert. Ja. Und deshalb sollten wir einfach nicht mehr von Krise reden. Das ist einfach jetzt diese Situation und entweder eliminieren die uns oder wir eliminieren die. Es gibt keine Alternative dazu. Ich benutze jetzt trotzdem das Wort Krise, Werner, du wirst es mir verzeihen. Die Schuldenkrise befeuert Separatisten in mehreren EU-Staaten. Reiche Regionen fühlen sich nicht länger solidarisch mit ärmeren Landesteilen. Da kann man in Deutschland anfangen mit Bayern, aber da ist der Separatismus nicht so akut. Aber wo es wirklich im Moment kriselt, brennt, das ist natürlich hier in Spanien. Hier in Spanien sind es die Regionen, in denen sich die Industrieproduktion konzentriert, die ihr Schicksal nicht länger an das der Zentrale gebunden sehen wolle und will. Das Baskenland ist die nach dem Pro-Kopf-Einkommen reichste Region Spaniens. Die Katalanen sind Nettozahler. Die Verfassung organisiert seit dem Ende der Franco-Diktatur Spanien als Staat sogenannter autonomer Gemeinschaften. Die 17 Regionen haben ein Recht auf Selbstverwaltung, doch die Nation wird als unauflösliche Einheit definiert. Die Zentrale in Madrid zieht die meisten Steuern ein und gibt den Regionalregierungen Mittel zurück. In Krisenzeiten weniger natürlich. Damit müssen die Provinzen ihre inzwischen umfangreichen Kompetenzen bezahlen. Schulen, Universitäten, ärztliche Versorgung, eigene Polizeikräfte und Justiz. Nur das Baskenland und Navarra haben das historische Recht behalten, alle Steuern selbst zu verwalten. Als der Katalane Mas vor 2 Jahren sein Amt antrat als katalanischer Regionalpräsident, wollte er Madrid vor allem eine ähnliche Steuerhoheit abringen. Vergangene Woche erteilten Ministerpräsident Rajoy und die Chefs der anderen Regionen seinen Ambitionen eine Abfuhr. Denn ohne die Steuereinkünfte aus Katalonien würde Restspanien den Platz als viertstärkste Wirtschaftsmacht der EU verlieren. Es gelte, vor den Märkten Geschlossenheit zu zeigen, argumentierte Rajoy. Wir müssen natürlich immer wieder übersetzen für Menschen, die an die Märkte glauben, vor den Spekulanten, die mit Geld gegen die Staatsschulden spekulieren. Das nennen die Märkte. Madrid raube Katalonien aus, klagen Separatisten. Regierungschef Mas setzt seit 2 Jahren einen eisernen Sparkurs durch, aber immer mehr Arbeitsplätze gingen verloren. Und so sind die Schulden auf einen spanischen Rekord von 44 Milliarden Euro angeschwollen. Die Ratingagenturen haben die Kreditwürdigkeit Kataloniens auf Ramschniveau herabgestuft. Gerade musste Mas in Madrid um über 5 Milliarden Euro aus einem regionalen Rettungsfonds nachsuchen. Allein als unabhängiger Staat ginge es besser, argumentierten und argumentieren die sogenannten sich gedemütigt fühlenden. Und über die Hälfte der 7,3 Millionen Einwohner Kataloniens würden bei einem Referendum für die Unabhängigkeit stimmen. Das ergab eine Umfrage des Instituts für Sozialforschung. Ähnlich ist die Stimmung im Baskenland. Scheidungen werden meist von einer Seite beschlossen. Das sagte Ende September der Führer der baskischen Nationalpartei PNV. Bei den vorgezogenen Regionalwahlen am 21. Oktober gilt Iñigui Urkullu als Favorit. Zunächst plane er noch nicht die Trennung, sondern das bessere Zusammenleben, das sagt er. Er will eine neue Landesverfassung ausarbeiten, die das Verhältnis zum Zentralstaat auf gleicher Augenhöhe definiert. Nun ja, sowohl die abtrünnigen Basken wie die Katalanen sehen ihre Zukunft in Europa mit der gemeinsamen Währung. Doch Achtung, diese Hoffnung dämpfte ausgerechnet EU-Kommissionschef Manuel Duro Barroso. Der Portugiese wies darauf hin, dass ein neu geschaffener Staat nicht automatisch Mitglied der EU werden könne. Es müsse neu verhandelt werden. Alle EU-Mitglieder müssten einstimmig dafür sein. Was das bedeutet, ist eigentlich klar. Spanien wird niemals einen EU-Beitritt eines sogenannten unabhängigen Kataloniens akzeptieren. Und damit ist die Sache eigentlich auch zumindest unter diesem Gesichtspunkt gegessen. Zu diesem Thema hier, Nationalismus in Spanien gegen die Zentralregierung. Auf dieser Ebene, wie du sagst, hier, wer raubt wen aus, wer muss wohin was abführen. Das ist eigentlich die Auseinandersetzung, sagen wir, zwischen der katalanischen Bourgeoisie und der spanischen Bourgeoisie. Ja. Aber um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen, was machen sie? Eben den Nationalismus anzuheizen, und dann wird es so zum Selbstläufer. Also diese Massendemonstration hier in Katalonien, in Barcelona am 11. September, das waren natürlich Leute, die zwar dieses Argument auch anführen, aber die sich eben auf die 300 Jahre lange Unterdrückung von Katalonien durch den Zentralstaat beziehen, ja. Und also angeblich, und es ist gut möglich, waren da am 11. September mehr als 1 Million von Leuten unterwegs hier in Barcelona. Und jetzt gestern, am 12. Oktober, ist ja hier in Spanien der Nationalfeiertag, also wie früher in der Bundesrepublik, 17. Juni, dann der 3. Oktober, und so ist hier in Spanien der 12. Oktober. Warum der 12. Oktober? Das ist einmal der Namenstag von der spanischen Schutzheiligen, von Pilar, und wird jetzt auch dieser Tag genannt als Tag der Hispanidad, weil angeblich am 12. Oktober Kolumbus in Amerika angekommen ist, was sich übrigens herausgestellt hat, dass das auch nicht stimmt, sondern ungefähr in dieser Zeit ist er angekommen und dann haben sie gesagt, er ist am 12. Oktober angekommen, damit es passt. Diese Daten werden ja immer festgelegt und dann wird so gemacht, das ist klar. Und wie wird dieser Tag jetzt begangen? In Madrid hauptsächlich mit einer Militärparade, ja. Da marschieren dann auch die Fremdenlegionen mit, Flugzeuge fliegen über die Stadt und zeichnen da diese rot-gelb-rote Nationalflagge, sieht man dann im Himmel. Die Königsfamilie ist da, die ganze Regierung und natürlich auch die Opposition, die höchsten Würdenträger des Staates, alle stehen sie da rum. Jetzt die anderen, die da hingehen, das Volk, die kleinen Malocher, was sind das für Leute? Da braucht man sich nur vorzustellen oder mitzukriegen, dass dort bei dieser Zuschauerschaft der König Beifall kriegt, ja, wenn der da auftritt. Das würde sonst also mindestens in Katalonien oder im Baskenland nicht passieren. Ne? Und Rajoy, naja, aber Werner, da muss man zu sagen, in der ersten Reihe stehen natürlich die auch handverlesenen Klaköre. Das wurde früher schon gemacht. Alle, die da hingehen, klatschen im Beifall. Und genauso ein anderes Indiz dafür, um was für Leute es sich da handelt. Rajoy wird zum Beispiel nicht ausgepfiffen. Ja? Der, was sie 7 Jahre lang gemacht haben, immer mit Zapatero. Jedes Mal, wenn der dort war, wurde er ausgepfiffen. Aber gestern, Rajoy hatte keine Probleme. Also so eine Mischung gibt's dort. Die gleiche Mischung hat man gestern auch in Barcelona gesehen, zum ersten Mal. Also seither war der 12. Oktober hier in Barcelona immer nur so eine ganz kleine Kundgebung von Nazis, von Skinheads. Aber jetzt zum ersten Mal waren wirklich Tausende von Leuten am Plaza Catalunya. Und also die gleiche Mischung, ne? Rechte, Rechtsradikale, Monarchisten und anderes Gesocks. Und muss man sagen, auch viele Katalanen, ja, mit katalanischen Fahnen, immer zusammen, beides zusammen, die spanische und die katalanische Fahne. Und dann hatten sich wie viele Leute da getroffen, wie immer gehen die Teilnehmerzahlen auseinander, zwischen 6.000 und 60.000, also was weiß ich, ich würde vielleicht mal sagen, 15.000 waren es vielleicht schon, ich bin hingegangen. Ich bin aber nicht hingegangen, um teilzunehmen, sondern bin eigentlich zu der Gegendemonstration hingegangen am Plaza Universitat. Also das waren so Anarchisten, Antifaschisten und auch Independentistas, Unabhängigkeitsfreunde. Aber da waren sehr wenig Leute, also mehr Polizei als Leute von der Gegenkundgebung. Und dann bin ich also zu anderen hingegangen, um mir das einfach mal das Ambiente da anzugucken. Und dann hat man sie also gesehen, Fähnchen schwingend, ne, oder in die Nationalfahne eingewickelt, fröhliche, zufriedene Gesichter. Man brauchte sich, man hat's gemerkt, wie froh die sind, jetzt brauchen wir uns nicht mehr zu verstecken. Also irgendwie habe ich gesehen, die 5. Kolonne von Franco aufgerufen hatten, die Partido Popular, Ciudadanos, UPD und natürlich auch diese Plattform Por Catalunya, die Rassisten hier. Aber ich fand es interessant, wie die Leute ausgesehen haben, die Teilnehmer da, ne? Die Männlein, also so zwischen 30 und 50 Jahren, gebügelte Jeans an, ne? Polohemd, die Frauen und die Damen rausgeputzt und geschminkt, ne? Mit ihrer Sonnenstudio-Bräune im Gesicht, die dann eben zusammen mit ihren Freunden diesmal nicht zum Kaffee trinken sind, sondern auch nicht zum Shopping ins Corte Inglés. Und da hat man sich getroffen. Auffallend viele Kinder, Familien mit vielen Kindern, Also klarer Hinweis darauf, dass es Opus Dei-Leute waren. Und die gleichen Gesichter habe ich übrigens auch damals gesehen beim Papst, wo der hier war. Alle diese Kinderchen adrett gekleidet, man begrüßt sich freundlich. Und man war ja unter sich, also auch Opas und Omas mit leuchtenden Augen, die sich gefreut haben, dass endlich mal wieder was gab, ne, was an die gute alte Zeit von damals erinnert hat und der Franco. Zum Schluss die Tagesschau in 100 Sekunden. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Schwere Krawalle in Kairo. In der ägyptischen Hauptstadt haben sich Anhänger und Gegner von Präsident Mursi rund um den Tahrirplatz stundenlang Straßenschlachten geliefert. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt. Es waren die schwersten Auseinandersetzungen seit dem Amtsantritt von Mursi vor rund 100 Tagen. Gespräche über Syrien-Konflikt. Außenminister Westerwelle trifft heute in Istanbul seinen türkischen Amtskollegen Davutoğlu. Der Konflikt sorgt international zunehmend für Spannungen. Die Türkei hatte ein syrisches Passagierflugzeug zur Landung gezwungen, das Militärgüter an Bord gehabt haben soll. Entschuldungsvorschlag für Griechenland. EZB-Direktoriumsmitglied Asmussen regt an, Griechenland solle mit Krediten eigene Staatsschulden zurückkaufen, um die hohe Schuldenquote des Landes zu senken. Bundesfinanzminister Schäuble verwies darauf, erst den Troika-Bericht abzuwarten. Torfestival für DFB-Elf in Irland. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in Dublin mit 6:1 gewonnen. Es war der dritte Sieg im dritten WM-Qualifikationsspiel. Reus und Kroos erzielten je 2 Tore. Außerdem trafen für Deutschland Özil und Klose. Nächster Gegner am Dienstag in Berlin ist Schweden. Harry Valerian ist tot. Der Sportreporter starb gestern Abend im Alter von 88 Jahren. Valerian war einer der Mitbegründer des aktuellen Sportstudios im ZDF und prägte über Jahrzehnte die Sportberichterstattung in Deutschland. Seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet. Zum Wetter. Heute wechselhaft, im Norden und Westen Regen, sonst freundlich. 10 und 16 Grad. Exakt. Neutral. Nicht aggressiv, ich sag neutral. Keinen Freund, keinen Feind, ich sag neutral. Ohne Höhe, ohne Tiefe, exakt neutral. Niemals laut. Ich sag neutral. Ohne Ruhe, ohne Stress. Ich sag neutral. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ich sag neutral. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Exakt neutral. Thank you. hier wieder das wundervolle Altsaxophon von Charlie Mariano. Niemandsland 91.4 FM, die letzte halbe Stunde ist schon angebrochen. Thema Frankfurter Buchmesse. Großes Ereignis für natürlich für die Buchindustrie einerseits, aber auch für Bücherfreunde andererseits. Es ist wie Weihnachten. Jeder sucht sich das raus, was er gerne hätte. Es gibt Leute, die hassen Weihnachten und es gibt Leute, die feiern das mit ihren Freunden und ihrer Familie, freuen sich über die Geschenke. Genauso ist für mich die Frankfurter Buchmesse. Ein riesen kommerzieller Rummel, aber auch ein tolles Forum, um Autoren kennenzulernen, um seltene Bücher zu entdecken und um Neuigkeiten zu erfahren. 7.300 Aussteller aus 110 Ländern, 280.000 Besucher, die größte Bücherschau der Welt, hat an diesem Mittwoch in Frankfurt begonnen. Zwei Tage vorher wurde bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises der beste deutschsprachige Roman des Jahres gekürt. In einem Sonderteil zur Buchmesse beschäftigt sich der Spiegel natürlich wie immer mit Texten und Analysen zum Stand der Literatur im Moment. Was haben wir da, Victoria? Was gibt es zur Buchmesse? Genau, also die geht ja noch bis morgen und ich habe mal auf der Homepage von der Buchmesse geschaut, www.buchmesse.de. Unter anderem ist Ehrengast in diesem Jahr Neuseeland unter dem Motto While You Were Sleeping, was auf Deutsch so viel heißt wie Bevor es bei euch hell wird. Dort kann man dann halt eben neuseeländische Literatur und Kultur live erleben. Ich habe dann auch mal ein bisschen in dem Programmheft geschaut und man sieht schon, dass es Schwerpunkt ist, also eben die neuseeländische Kultur und Literatur. Außerdem in dem Programm gibt es aber auch noch Hilfe für First-Timer, also für die, die zum ersten Mal dort ausstellen. Da gibt es dann verschiedene Workshops, wo halt eben vieles erklärt wird, wie alles funktioniert. Dann eben neue Technologien im Klassenzimmer, Marketing für Verlage und der Young Professionals Day. Das ist ein Informationstag rund um Einstieg und Karriere in der Buchbranche. Außerdem in den Mittelpunkt gerückt ist das Kinderbuch, dann die Travel-Galerie, die besonders interessant für Touristikverlage und Reiseliteratur ist, die Gourmet-Gallery, die die kulinarischen und literarischen Feinschmecker ansprechen soll, und dann natürlich Bildung und Wissenschaft und Rechte und Co. Und was ich ganz interessant fand, Frankfurt Sparks, die digitale Initiative der Frankfurter Buchmesse, wo viel auch diskutiert wird über die neuen Technologien, wie zum Beispiel digitale Whiteboards. Und ist ganz interessant, ich habe letztens noch mit einer Freundin drüber gesprochen, da saßen wir in einem Café und haben eine junge Frau gesehen, die da mit ihrem iPad saß. Und da haben wir noch drüber gesprochen, wie schade das eigentlich ist. Also, weil sie hat sich über ihr iPad eben einen Roman, denke ich mal, hat einen Roman gelesen. Und da haben wir gesagt, wie schade es ist, dass der Wert eines Buches so verloren geht. Also wie schön es eigentlich ist, Bücher zu verschenken, die hinterher im Regal stehen zu haben. Gut, ich meine, in vielen Haushalten stauben die vielleicht zu. Aber ich finde es trotzdem schön, weil ich selber schaue Jahre später immer gerne nochmal rein oder habe viel auch mit Freunden ausgetauscht. Hm. Und ja, dass der Wert eines Buches eigentlich dann so verloren geht durch diese neuen Technologien. Ich habe Kollegen, mit denen fahre ich abends im Zug und da sind einige, die haben ihre Kindle-E-Books und die schwören natürlich da drauf. Ne? Oh, guck mal, ich habe mir gerade das und das und das alles runtergeladen und es gibt Leute, die schwören wirklich drauf. Und da ist einer, der hat beides. Das ist ein junger Engländer, der arbeitet an einer anderen Schule. Der hat beides. Der hat sowohl sein E-Book als auch so alte, zerfledderte Taschenbücher, irgendwelche Klassiker, Fänger im Roggen und solche Sachen, und die liest er natürlich auch gerne. Und er meint, das ist der Beweis. Ich bin der Mann, der steht mit einem Bein in der Vergangenheit und mit einem Bein in der Zukunft. Sozusagen, und es macht ihm Spaß. Ich habe auch mein gesundes Misstrauen gegen alles, was so neu kommt. Aber ich denke mir, irgendwann wird man nicht mehr dran vorbeikommen. Genau wie am Mobiltelefon. Wir haben uns lange dagegen gewehrt. Irgendwann kommt man nicht mehr dran vorbei, wenn man einfach auf der Höhe der praktischen Dinge der Zeit sein will. Das ist so. Und Das kann so sein. Also ich, ich weiß. Glaube, ich bin auch auf dem, wie sagst du, auf der Höhe der Zeit, ja. Aber ich habe mich bis heute geweigert, ein Mobiltelefon zu haben. Und auch, aber du hast einen Kühlschrank, ne? Ja, inzwischen oder ja. Sogar eine Waschmaschine. Früher habe ich die Wäsche immer in der Badewanne mit so einem Holzstock gewaschen. Ja. Also im Prinzip bin ich eigentlich auch kein Freund von diesen neuen Technologien. Aber es gibt ja auch einen positiven Aspekt. Ne? Wenn du sagst, du findest es besser, die Bücher zu Hause zu haben, wenn die Leute jetzt zunehmend ihre Wohnung verlieren und auf die Straße fliegen, da können sie ja ihre ganze Bibliothek nicht mitnehmen. Ne? Und dann so retten sie dann vielleicht doch noch was. Bleiben wir beim Thema Bücher. Und zwar haben wir einiges, was wir vorstellen wollen. Oder ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du ein konkretes Buch jetzt vorstellen möchtest, Victoria. Liest du gerade was? Dann kann ich natürlich heftig und sehr nachdrücklich das neue Buch von Neil Young empfehlen. Ich habe reingelesen, habe auch das Interview im Spiegel gelesen mit Neil Young. Das Buch heißt Ein Hippie-Traum, der Rockmusiker Neil Young über seine Autobiografie. Und das ist schon sehr interessant, was er da erzählt über Woodstock, über Drogen und über Dinge, die wenig bekannt sind, auch über seine Beziehung zu Joni Mitchell, der tollen kanadischen Rock-Liedermacherin. Und was auch sehr interessant ist, ist seine Beziehung zu Charles Manson, dem Mörder. Die Beziehung war natürlich eine sehr flüchtige, aber Manson galt damals als einer der talentiertesten Texteschreiber in der ganzen Rockszene. Und er hatte Neil Young gebeten, sich für ihn für einen Plattenvertrag einzusetzen. Das hat nicht geklappt, danach passierten die Morde. Neil Young, sein Buch heißt Ein Hippie-Traum, erschienen bei Kiepenheuer und Fitch in Köln. 480 Seiten, eine ganze Menge für alle Rockfans, würde ich sagen, ein Muss. Neil Young ist ja nicht irgendwer. Neil Young ist ja ein Vertreter der Gegenkultur, ein Hippie, einer, der wirklich den großen amerikanischen Hippie-Traum gelebt hat, der noch heute daran glaubt, der keinen Meter zurückgeht in seinen Utopien und in seinen Träumen. Neil Young. Ein anderes Buch, was ich hier vor mir habe, das habe ich jetzt wirklich auch physisch. Thomas Wieczorek, im Niemandsland kein Unbekannter. Sein neuestes Werk heißt Die Rebellische Republik. Bekannt hier auch durch Die Verblödete Republik. Wir haben das selbst sogar eingelesen, zwei Kapitel. Warum wir uns nicht mehr für dumm verkaufen lassen. Es geht ja darum, dass die Leute denken, in Deutschland sind die Leute so angepasst, es gibt gar keine Rebellion. Die Deutschen lösen ja erstmal eine Bahnsteigkarte, ehe die überhaupt den Bahnhof besetzen. Und solche Geschichten geistern natürlich seit der faschistischen Katastrophe durch die Gemüter auch vieler Deutscher selber. Er widerspricht dem heftig und bringt ein pralles Werk zum Thema mit vielen Zitaten zum Thema Wir sind doch nicht blöd. In der Gesellschaft gärt es, das ist bekannt, Politik und Wirtschaft betreiben die Umverteilung von unten nach oben und verordnen Sparzwang nach unten. Die Bürger sollen die Folgen der Krise ausbaden und auf die letzten noch verbliebenen Sozialleistungen verzichten. Der Autor des Bestsellers Die Verblödete Republik geht dem wachsenden Unmut in der Bevölkerung auf den Grund und zeigt, dass die Menschen sich nicht mehr für dumm verkaufen lassen. Sie tun was und setzen sich zur Wehr gegen Ausbeutung, Willkür und Sozialabbau. Das Buch ist aufgeteilt in Kapitel, wie alles begann. Ein Rückblick auf die historischen Widerstände, beginnend von Marx, die bürgerliche Revolution in Deutschland, Industrialisierung. Dann geht es um die Formen des Widerstandes. Es wird definiert, was Widerstand überhaupt ist. Dann gibt es ein großes Kapitel über Widerstand als Vielfrontenkrieg. Der ewige Kampf, antifaschistischer Widerstand, Zivilcourage und Widerstand am Staat vorbei. Dann geht es um die Nichtregierungsorganisationen. Und zum Schluss ein Ausblick, Lichter am Ende des Tunnels. Viel Anhang, viel Chroniken. Es gibt eine Chronik der Studentenbewegung, Chronik der RAF, Chronik des Kampfes gegen Gorleben und Chronik des Projektes Stuttgart 21 als Beispiele. Thomas Wieczorek, Die Rebellische Republik. Ein anderes Buch, das wir im Katastrophenblock mal kurz erwähnt haben, ist Der Undercover-Rechercheur im Neonazi-Untergrund. Dazu gibt es im Spiegel von dieser Woche einen sehr umfangreichen Bericht. Und wenn man das so liest, dann kriegt man natürlich ganz schön das Staunen. Jahrelang recherchierte der Journalist, verkleidet als Skinhead und mit einer falschen Biografie versehen, im rechtsextremen Milieu. Der Journalist Thomas Kuban. Ein Name natürlich, der ein Pseudonym ist. Er besuchte Konzerte rechter Bands, machte sich Notizen, schnitt das Gegröle mit und filmte rassistische Parolen mit versteckter Kamera. Die Musik, sagt er, sei für Neonazis das wirkungsvollste Mittel, Nachwuchs zu werben. Ihn habe die Aufgabe gepackt, die Szene zu knacken und dahinter zu kommen, wie es dort aussieht, das sagt er. Jetzt schildert er in seinem Buch »Blut muss fließen«, was er auf seiner Expedition erlebte. Thomas Kuban, »Blut muss fließen«, Undercover unter Nazis, herausgegeben vom Campus Verlag in Frankfurt, 316 Seiten. Fotos gibt's auch hier im Spiegel, mit versteckter Kamera gefilmt, Neonazi-Konzerte. Seit 1997 ist er dabei, Thomas Kuban, und hat sich richtig in der Szene umgetan. Hat gefilmt, was er konnte, mit versteckter Kamera. Ein bisschen wie Günter Wallraff auch. Hat sich einfach als Neonazi verkleidet. Er sagt etwas sehr Erschütterndes. Kuban will aufhören. Und zwar kritisiert er die deutschen Medien und überhaupt das deutsche Establishment, das Polit-Establishment. Es geht darum, dass er seine Recherchen gern fortsetzen würde, aber, so sagt er selbst, das mangelnde Medieninteresse an meinen Arbeitsergebnissen hat mich gezwungen, aus finanziellen Gründen aufzuhören. Viele, die sich von Berufswegen für die Rechten hätten interessieren müssen, schauten weg. Das beklagt Kuban. Nicht nur Journalisten, auch Verfassungsschützer, Politiker und Polizeibeamte, jahrelang. Er hingegen sah sich auf der Mission, den Deutschen die Augen zu öffnen. Thomas Kuban hat im vergangenen Jahr zusammen mit dem Freiburger Filmemacher Peter Ohlendorf einen Dokumentarfilm über seine Recherchen produziert, der, wie gesagt, auf der Berlinale in diesem Februar zu sehen war, im Februar diesen Jahres. Ein Fernsehsender interessierte sich bislang nicht dafür. Der Film sollte neben dem Buch den Abschluss von Kubans 15 Jahre währender Expedition in den rechten Untergrund bilden. Im Internet gibt es natürlich auch unter Kuban Undercover im Neonazi-Milieu jede Menge Reportagen von verschiedenen Fernsehsendern, die diesen Kuban natürlich auch haben sprechen und die Leute informieren lassen. Das gibt es natürlich auch. Es ist nicht so, als hätten die Medien kein Interesse, sondern das Interesse flaut einfach immer wieder ab, beziehungsweise wird überdeckt durch den üblichen Medienrummel mit Histörchen und Klatsch. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Yeah, okay, fertig. Gangway Beats Berlin. Barcelona wie kaum, Alter. Ich bin mehr als bereit. Genau, was wir jetzt hören, sind die Gangway Beats. Und zwar hatten wir ja vor 2 Wochen schon mal bei den Veranstaltungstipps darüber gesprochen. Die Gangway Beats, das ist ja ein Projekt für Straßensozialarbeit in Berlin. Und die haben eine Tour gemacht. Und zwar, ich war am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, bei einem Auftritt. Also es ging 1,5 Stunden lang und sie haben nicht nur gesungen, sondern auch getanzt und es war wirklich ganz toll. Also es sind insgesamt sind es ja über 60 Jugendliche aus allen Bezirken Berlins, die an diesem Projekt teilhaben. Hier waren jetzt, glaube ich, 9 Jugendliche in Barcelona. Und es war eine ganze Tour, also es war die sogenannte Gangway Beats Tag der Deutschen Einheit Tour. Vom 1. bis zum 6. Oktober waren sie hier in Barcelona. Und zwar haben sie an vielen Schulen auch Workshops gegeben für die Schüler, Tanzworkshops und auch so Rap-Workshops. Und die Texte waren sehr interessant, also sie waren sehr gesellschaftskritisch, aber ja, überwiegend ging es um die Liebe zur Musik, zum Hip-Hop. Und was ich ganz interessant fand, sie haben erzählt, dass sie in der Zukunft auch eine eventuelle Zusammenarbeit mit den Jugendlichen von dem katalanischen Projekt Joves Tap planen, weil sie sich so gut verstanden haben und ja, diese Verbindung über die Länder weiterhin fördern möchten. Stück Sangria, so ist unser Tag, ist low. Es geht von Berlin zu Barcelona. Wir liegen am Strand. Weißt du zufällig, warum die das aufhängen am Tag der Deutschen Einheit? Warum 3. Oktober? Wieso benutzen die das, um das anzukündigen? Ja, das Goethe-Institut hat die natürlich finanziert. Genau, unterstützt ist es vom, oder war es vom deutschen Konsulat und vom Goethe-Institut. Und es war nicht die erste Reise ins Ausland. Also die haben das schon öfter gemacht, weil eben dieses Projekt in Berlin das fördern möchte, dass die Jugendlichen quasi über den Tellerrand hinausschauen, also dass sie auch in anderen Ländern sind, andere Kulturen kennenlernen. Und ja, da hat sich wohl der 3. Oktober angeboten. Das war eben die Idee des deutschen Konsulats. Ja, und das Goethe-Institut hat ja auch das so angekündigt, der 3. Oktober sei der Nationalfeiertag einmal anders. Genau. Und dann hatte ich die Idee, zum Beispiel hinzugehen und eine Deutschlandfahne zu kaufen und die anzuzünden. Einfach mal ein bisschen anders. aber ich habe dann keine mehr gekriegt und dann ins Gottingles wollte ich nicht gehen, um die dort zu kaufen und zu Hause habe ich... Werner, der ewige Lümmel. Gut, und dann hast du jemanden sprechen können von der Band vielleicht oder hast du Kontakt vielleicht oder hast leider du dich nicht vorgestellt, Niemandsland, ein Radiosender in Barcelona? Sie sind relativ schnell danach wieder gegangen, also ich weiß nicht, ob sie hatten an dem Tag vorher auf jeden Fall schon einen Auftritt, also ein ganz großes Event war das und ich weiß nicht, ob sie danach auch noch was vorhatten oder einfach nur müde waren und zurück ins Hotel wollten oder auch eventuell feiern gehen wollten. Was ich auf dem Blog gelesen habe, ist, dass sie die Tage hier in Barcelona auch sehr genossen haben. Toll. Tja, vielen Dank für die Schilderung, für diese kleine Reportage. Und wie viele Leute waren denn da ungefähr im Zuschauerraum? Da, wo ich jetzt war, ich würde voll, schätzen, oder? Es war nicht besonders voll, aber was ich ganz interessant war, es war bunt gemischt, das Publikum. Also es waren ältere und viele jüngere Leute natürlich auch da, die alle auch ganz wild mitgerappt und mitgetanzt haben. Aber wie gesagt, auch ja, viele Erwachsene im Publikum. Vielleicht waren das auch Erzieher oder Streetworker, die hier arbeiten. Hier gibt es das nämlich auch, dass Leute hier mit Jugendlichen arbeiten in den Vierteln, wo nicht viel Schulen und nicht viele Freizeitmöglichkeiten sind. Genau, also es war ja da im Raval in diesem Casal und viele standen draußen da an der Fensterfront und haben ganz mit großen Augen ganz gespannt reingeschaut. Ich glaube, die haben sich da nicht reingetraut oder wussten nicht, dass der Seiteneingang offen war und der Eintritt frei war. Okay. Aber es war gute Stimmung auf jeden Fall. Gut, jo, danke schön. Das war's schon fast wieder. Wir müssen raus aus der Sendung. Ja, Werner, du wolltest noch kurz was bemerken an der Veranstaltung? Ja, was das Goethe-Institut auch ankündigt, eine Sache, die mir sehr interessant erscheint. Das heißt, als eine Kombination aus Spiel und politischer Aktion präsentiert die Gruppe VR Urban aus Berlin den SMS-Link-Shot, ja, konnte ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen, das hier erklärt. Eine Schleuder, die mit einer Handy-Tastatur und einem Laserpointer ausgestattet ist. Und die Zuschauer, die bei diesem Festival, die können damit dann digital Nachrichten, zum Beispiel auf Häuserwände schießen, also wie Graffitis, ne? Und gleichzeitig wird es dann in Twitter veröffentlicht. Also, das scheint mir eine Technik zu sein, die vielleicht ganz interessant ist. Nur, wenn ich das recht verstehe, ist es nicht in Barcelona und heute ist der letzte Tag, sondern in Figueres. Aber jedenfalls, wenn das Eintritt frei übrigens, wer das sich dafür interessiert, soll mal auf die Website gehen, www.festivalingravid.com festivalingrad.com. Da gibt's mehr Informationen darüber. Jo, dann sage ich mal tschüss, adeo. Wir haben hier noch kurz eine Demo-Ankündigung, die wollen wir noch kurz loswerden. Heute, Samstag, 13. Oktober, von 18 bis 20 Uhr, Plataforma Auditoria Ciudadana de Deuta. Es geht um die Schuld. Manifestation no debem, no paguem, de nosaltres depen. Dissabte 13 de octubre, heute Samstag 13. Oktober, 18 Uhr Plaza Catalunya. Es geht um eine globale Aktion gegen die Schulden und gegen die Ausplünderungspolitik. Kommt in Massen, Leute. Tschüss Werner, alles Gute, schönes Wochenende. Tschüss, übrigens, die dann auch in anderen Städten stattfindet, nicht nur hier. Tschüss Victoria, alles Gute. Tschüss, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Jo, agur. Halten Sie die Ohren steif, meine Damen und Herren. Niemandsland verabschiedet sich, aber wir sind im Podcast zu hören unter www.niemandsland.kontrabanda.org, ungefähr ab Beginn nächster Woche. Und dann bitte die Wiederholungssendungen beachten, Donnerstagnacht und Freitagnachmittag. Tschüss. Thank you.